Fürsprecher. Habe ich Fürsprecher? Ich weiß es nicht. Die Leute sehen mich alle fremd an. Wer sind diese Leute? Alte, dicke Frauen? Sie tragen weite Kleider, blau und weiß gestreift. Sie halten die Hände auf dem Bauch und drehen sich langsam hin und her. Wo sind wir? Keiner sagt es mir. Ist das ein Gericht? Kann sein, kann auch nicht sein. Aus der Ferne höre ich Krach. Also ist es vielleicht ein Gericht. Woher kommt der Krach? Von allen Seiten. Man glaubt, es kommt von da, wo man steht. Aber es kommt aus der Ferne. Die Gänge hier sind schmal und lang. Manchmal führen sie nach rechts, dann wieder nach links. Die Türen sind einfach, wie in einem Museum oder in einer Bibliothek. Dann finde ich hier ganz sicher keinen Fürsprecher, oder? Ich suche einen. Überall suche ich. Man braucht ihn immer. Am wenigsten aber vor Gericht. Denn das Gericht respektiert nur das Gesetz, denke ich. Dort kann es keine Ungerechtigkeit geben. Also braucht man da keinen Fürsprecher. Aber vorher, wenn Informationen gesammelt werden, da kommen Leute zu Fremden und zu Verwandten, in die Familie und in die Stadt und wollen alles wissen. Dann braucht man Fürsprecher, so viele man finden kann. Einen neben dem anderen, wie eine Mauer. Die Ankläger sind schnell und man sieht sie gar nicht. Und schon sind sie zwischen den Beinen der Fürsprecher durchgekommen und stehen vor dir. Darum bin ich hier und suche Fürsprecher. Aber ich habe noch keinen gefunden. Nur diese alten Frauen kommen und gehen, immer wieder. Es ist zum Einschlafen. Ich bin hier nicht richtig, ganz sicher nicht. Warum bin ich nicht da, wo viele Menschen zusammenkommen, reich und arm, aus allen Berufen, jung und alt? Da kann man sich die richtigen aussuchen. Freundliche Leute, die mich verstehen. Ein Jahrmarkt vielleicht. Aber was tue ich? Ich gehe auf diesen Gängen hin und her, wo es nur diese alten Frauen gibt. Und auch von ihnen nicht viele und immer nur dieselben. Ich kann sie auch nicht ansprechen. Sie sind sehr langsam, sie fliegen an mir vorbei. Sie haben immer viel zu tun. Warum laufe ich auch ohne zu fragen in ein Haus? Warum lese ich nicht, was über dem Tor steht? Warum laufe ich sofort durch die Gänge? Ich laufe schon so lange hier. Bin ich einmal auf der Straße gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Zurück aber darf ich nicht. So viel Zeit habe ich nicht. Wie? In diesem kurzen Leben eine Treppe hinunterlaufen? Das geht nicht. Deine Zeit ist so kurz. Wenn du eine Sekunde verlierst, hast du dein ganzes Leben verloren. Es ist nicht länger. Es ist immer nur so lang wie die Zeit, die du verlierst. Du kannst also nicht zurückgehen. Vielleicht fällst du am Ende. Aber wenn du zurückgehst, fällst du nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Du findest nichts auf den Gängen? Mach die Türen auf. Hinter diesen Türen ist nichts? Geh weiter. Eine Treppe führt nach oben. Da ist auch nichts? Geh weiter nach oben. Unter deinen Füßen geht es immer weiter hinauf.